Die einfach mal so Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen bei schon wieder einer Folge vom Kompott. Nein, diesmal hat mir keiner die Autoscheibe eingeschlagen, aber ich habe überlegt, dass ich ja in Folge 6 irgendwie, ja, das war eigentlich fast nur eine politische Folge. Und das ist ja ein Personal-Podcast, was ich hier mache, also müsste ich ja irgendwo noch ein bisschen Personal-Zeugs unterbringen. Außerdem habe ich zwischendurch schon wieder festgestellt, dass ich eine Menge interessanter Podsafe-Music gefunden habe, die ich auch nicht unbedingt nochmal eine ganze Woche aufheben will, bis ich sie spiele, sondern nach Möglichkeit auch irgendwie mal so zwischendurch unterbringen. Und dafür brauchst du halt einen Podcast. So, genau. Dafür bin ich jetzt hier. Ja, Audioqualität, ich weiß, die ist in Kompott 6 nicht so riesig gewesen, was unter Umständen auch einfach daran gelegen hat, dass ich die Titel ja zweimal durch Audacity geschleust habe, weil ja GarageBand sich im ersten Anlauf ganz direkt geweigert hat, die MP3-Dateien überhaupt anzufassen, was ich irgendwie nicht nett fand, aber okay. Gar nicht. Ja, egal. Ja, also Personal Zeugs. Fangen wir doch mal Personal Zeugs in der Woche an. Also am Montag habe ich ja schon von unterwegs aus dem Auto in Kompott 5 mit enthalten schon mal so ein bisschen was über den Tag erzählt. Also da hatte ich ja irgendwie das Problem, dass ich mit der 3270 Emulation nicht zu Rande kam. Und dann irgendwann auch einfach auf den freundlichen Hinweis von einem Kollegen eingegangen bin, der mir eben die Visitenkarte von dem Profi von IBM dahingelegt hatte. Dann habe ich einfach angerufen und der meinte, ja, wäre wohl irgendwie ganz sinnig, wenn er mal vorbeikommt. Heute passt gerade nicht so gut, wie wäre es mit morgen? Ja, okay, von mir aus, kein Problem. Und ja, der ist dann auch tatsächlich am Dienstag erschienen, so wie angekündigt. Und ja, die Fehlerbehebung bestand im Wesentlichen ja nicht darin, dass er irgendwie intensiv auf den Bildschirm gestarrt hätte und dann irgendwo an der Konfiguration rumgeschraubt hat, sondern wir haben im Prinzip erstmal die Software aus einer bekannt sauberen Installation neu installiert, nämlich von seiner USB-Festplatte. Und USB-Festplatte ist da noch im klassischen Sinne gemeint, also das war so eine, ja, so ein großer Kasten inklusive Netzteil und so weiter. Halt eine richtige ausgewachsene Festplatte, da hätte man auch schon fast einen Husten mit erschlagen können. Ja, und dann sind wir danach, hatte ich ja in der einzigen bisher veröffentlichten Unterwegsfolge auch schon erzählt, danach sind wir dann ja die diversen Einstellungsoptionen mal durchgegangen, die da so in dem Deployment Wizard enthalten sind. Installationsassistent schimpft sich das Ding auf Deutsch, aber Deployment Wizard trifft es auch ganz gut. Und ja, da hat er dann also zu jedem Feld mir im Prinzip, da hat er mir zu jedem Feld erzählen können, wozu das eigentlich gut ist, was das bewirkt, wenn man das anschaltet, ausschaltet und so weiter. Und das Ganze auch noch mit ein paar Anekdoten garnieren können. Also er ist ja schon irgendwie ein paar Jährchen länger im Geschäft. Also der Mann ist auf dem Host unterwegs gewesen schon zu Zeiten, da gab es mich noch gar nicht. Da war ich noch nicht mal mehr in der Planung. Also ja. Und da konnte man dann also auch ganz gut mitkriegen, der Mann, der hat was drauf. Hat er auch. Und er hat auch kein Problem damit, einfach mal so eine Geschichte nebenbei zu erzählen, die auch mit dem, was man da gerade macht, auch zu tun hat, sinnigerweise. Ja, am Ende hatten wir dann eine funktionierende Konfiguration, die habe ich dann ja auch Richtung Rechenzentrum geschubst, am Mittwoch, glaube ich, weil am Dienstag keiner da war. Die haben jetzt allerdings zwischendurch, also bisher hatten sie noch nicht die Zeit, sich das anzugucken, da die Software. Dafür habe ich inzwischen von denen deren Favoriten mir schicken lassen, geben lassen, den ich dann aus Entwicklersicht beäugen sollte. Also die entsprechende Dokumentation dazu habe ich mir auch schon zu Gemüte geführt. Die sieht ganz nett aus. Ja, und die sieht nicht nur nett aus, also ich habe so die dumpfe Hoffnung, dass sich die Umstellung von der einen auf die andere Software im Wesentlichen dadurch erledigen lässt, dass man in dem entsprechenden Vermittlungsprogramm, nennen wir es jetzt mal, dass man eben die Funktionsaufrufe umstellt von der einen API auf die andere. Was mit etwas Glück, also ich kenne die eine API nicht so genau, wie ich die andere jetzt schon kennengelernt habe, aber mit etwas Glück dürfte sich das darin erschöpfen, dass man einfach die entsprechenden Importanweisungen umbiegt. Das wäre cool. Also, weil dann habe ich da überhaupt gar keine Probleme mit. Dann können wir umschalten, mal eben mit dem Fingerschnippen. Aber gut, das muss man halt mal gucken. Ja, habe ich jetzt auch die Aufgabe bekommen, ich soll mir die vom Rechenzentrum bisher favorisierte Lösung auch mal etwas intensiver angucken, um eben festzustellen, ob wir damit leben können oder ob es irgendwelche Showstopper gibt, dass wir sagen, also nee, das Ding, das funktioniert an der und der Stelle überhaupt gar nicht, können wir überhaupt gar nichts mit anfangen. Aber ja, dafür gucke ich mir das Teil jetzt an. So, die nächsten 2 Wochen schätzungsweise. Und werde dann auch, ja, wahrscheinlich dann auch sinnigerweise zu einem Ergebnis kommen und sagen, also da können wir mitleben oder nö, da können wir auf gar keinen Fall mitleben, wegen, weil hier Liste von Punkten. Ja. Wie wäre es, wenn wir nach den 7 Minuten, die gerade rum sind, einfach schon mal das erste leckere Stück Podsafe Music unterbringen? Ich habe so viel Podsafe Music gefunden. Also, vor allem habe ich nicht nur Podsafe Music gefunden, sondern auch festgestellt, dass die Podsafe Music, die ich da habe, inklusive derer, die ich schon gespielt habe, dass die einfach richtig geil ist. Also. Ja, ich hab mir jetzt die MP3-Dateien auf den tragbaren MP3-Spieler, man könnte ihn auch IHP nennen, draufgepackt und jetzt vorhin schon mal irgendwann unterwegs angehört und festgestellt, jo, das ist geil. Das ist geil, das kann man hören. Hey, geil. Brauche ich kein Radio mehr. Habe ich richtig gute Musik. Und ja, deswegen gibt's jetzt etwas, was der Podfather himself, Adam Curry, schon angespielt hat, nämlich von Hydrogen, nicht Hydrogen, Hydrogen, hat er den Titel Blind am Freitag gespielt und den anderen Titel, ich komme gerade nicht drauf. Gucken wir doch einfach mal auf das tragbare Gerät. Dafür liegt es hier. Ja, so eine Festplatte, die macht Geräusche, wenn sie startet. Aber man kann das Gerät ja weit genug weghalten, dass man es nicht mehr hört. So. Braves Gerät. Gehen wir da hin. Da gehen wir hin. Habe ich gesagt. Und wenn ich das sage, dann machen wir das auch. Breaking Me Down heißt der Titel, den Adam Curry angespielt hat. Gesagt hat, und den Rest hört ihr euch zu Hause an. Und ich war schon von dem, was er da angespielt hat, so fasziniert, dass ich gesagt habe, das will ich unbedingt nicht nur haben, sondern das will ich auch mal selber spielen. So quasi im Kompott. Also habe ich mir das gleich in die Playlist übernommen und hier ist es. Hydrogen mit Breaking Me Down. Viel Spaß. The mind pollution. questions. It's the wrong side of the right. Completion, deletion. How convenient at the time. Look away, but I am into you. There's no more room. Jo, ich würde sagen, das war doch schon mal gar nicht schlecht. Um mal ein bisschen zu untertreiben. Ich kann auch einfach sagen, war klasse. Kommen wir mal zum Rest der Woche. Also zum Nicht-Arbeitsteil von der Woche. Beziehungsweise nochmal kurz Arbeitsteil. Das hatte ich ja am Kompott 6. Ich da jetzt ein Datum festnageln wollte, den habe ich aufgenommen am Freitag, online gestellt am Samstag. Und wann ihr den hört, das weiß ich ja nicht. Also in Kompott 6 habe ich ja auch schon mal so ganz nebenbei als Geschichte erwähnt, dass ja die Sparkasseninformatik jetzt diverse ihrer Standorte zu machen will und dass ich mich da in einer ähnlichen Situation wie die Angestellten schon mal so rein prophylaktisch wähne. Denn wenn die IT-Fusion passiert bei meinem Arbeitgeber, ja, dann sehe ich sowas auch schon kommen, dass dann irgendwann lustig Standorte geschlossen werden und die Leute einfach mal von A nach B verfrachtet werden. Also im Prinzip genau das, was schon verkündet wurde, dass zumindest die Anwendungsentwicklung ja von A nach B verpflanzt werden soll. Warum auch immer man sowas dann nun gleich in einer ersten Veranstaltung laut tönt, das ist etwas ungeschickt. Jedenfalls hat also die Sparkasseninformatik 2001 haben sie wohl irgendwie einen größeren Zusammenschluss gehabt und haben dann 5 Jahre garantiert, dass sie die Standorte, die sie da übernommen haben, auch alle halten. Und jetzt sind die 5 Jahre halt rum, Ende des Jahres, und dann werden sie genau das tun, was man erwarten könnte. Sie werden diverse Standorte schließen. 4 oder 5, so genau habe ich das jetzt nicht mehr im Kopf, von 9 Standorten. So, mal eben bummelig 1400 Leute betroffen. Das ist also auch nicht ganz wenig. Und irgendwo hatte ich dann auch schon gelesen, dass die Beratungsfirma dann auch schon eingerechnet hat. Also man ist ja kein böser Arbeitgeber, man bietet den Leuten ja einfach mal an. Sie dürfen auch gerne an einem der noch übrig gebliebenen Standorte arbeiten. Wahrscheinlich an genau einem, weil sie für genau einen ein Angebot kriegen. Und dann dürfen sie halt gerne umziehen. Ja. Wie das Angestellte finden, das darf man sich irgendwie selber mal ganz kurz ausdenken. Kurz überlegen. Das werden die ganz toll finden. Und da hat also die Beratungsfirma auch schon eingerechnet, was tüdelt hier jetzt? Hat die Beratungsfirma auch schon eingerechnet, dass es Leute geben wird, die dann schlicht und ergreifend die Firma verlassen. Da kann man sich jetzt natürlich dann als ganz tolles, super großartiges Unternehmen hinstellen. Man entlässt ja keine Leute, die Leute gehen ja freiwillig. Mehr oder weniger. Also genau sowas sehe ich halt als Befürchtung auch auf meine Arbeit zukommen. Also so ganz generell eben auf die Leute, mit denen ich da zusammenarbeite. Und ja, das finde ich dann schon beängstigend, wenn man dann mitkriegt, dass da also ganz offensichtlich eine Beratungsfirma schon mal vorher gesagt hat, ja, schließt die Standorte doch einfach. Ihr werdet Leute loswerden dadurch. So kann man natürlich auch Personalabbau betreiben. Und das Ganze dann auch immer noch unter dem Deckmäntelchen, aber wir haben ja keine betriebsbedingten Kündigungen gemacht, fabrizieren. Deswegen sollte man, denke ich, diese Meldung auch nochmal in der Firma ein bisschen verbreiten. Und ja, all die Leute, die jetzt, ja, die halt jetzt noch einen Arbeitsvertrag mit eben nicht dieser eigenständigen Firma haben, was ja alle sind, die sollten dann sinnigerweise alles an rechtlichen und sonstigen Möglichkeiten aufbieten, um eben nicht in einen solchen Arbeitsvertrag reinzukommen, wo sie dann nämlich ganz plötzlich gezwungen sind, mal eben, keine Ahnung, von Hamburg nach München zum Beispiel umziehen zu müssen. Was ja dann irgendwie für eine Familie nicht unbedingt ganz so einfach ist. Ja, jetzt habe ich doch wieder eine ganze Menge über Arbeit geredet. Ja, auf dem Nicht-Arbeitssektor hätte ich da zum Beispiel immer noch im günstigen Angebot eine ehemalige Weisheitszahn-OP-Wunde, die mir jetzt am Freitag mal wieder mit einem lustigen Stoffstreifen versehen wurde. Also alter Stoffstreifen raus, neue Stoffstreifen rein. Wo ich mich dann hinterher auch beschwert habe, der Stoffstreifen ist mir zu groß, der guckt ja noch raus. Den spüre ich ja selber, dass der noch rausguckt. Und wenn ich das spüre, finde ich das gar nicht gut. Ja, gut, hat der Arzt den wieder rausgeholt und kleiner gemacht. Und wieder reingetan. Boah. Bei der Gelegenheit hatte ich dann auch wieder das Vergnügen, mal eine richtig große OP-Lampe kennenzulernen. Die Dinger, die habe ich ja gefressen. So eine, ja, Meter Durchmesser ungefähr Lampe mit drei großen Leuchtteilen. Also Glühbirne wäre da, glaube ich, nicht der richtige Begriff für die Dinger. Und ja, wie gesagt, so eine Dinger habe ich gefressen. Aber ja, das Ding hing da halt in dem Raum. Konnte ich dann auch nicht viel zu sagen. Oder gegen sagen, ja, ey. Gut, als mich das Teil dann einmal angeleuchtet hat, fand ich das auch gar nicht prickelnd, weil die Dinger sind ja auch irgendwie saumäßig hell. Ja, sollen sie ja, nicht? Aber ja, das aus dem Dunstkreis, wenn Hoppe über seinen Hintern redet, dann kann ich auch mal meine Weisheitsszene nochmal unterbringen. Ja, macht auch keinen Spaß. Ja, dafür weiß ich ja mittlerweile, warum man M sagt, um nämlich sich in einer Diskussion nicht das Wort nehmen zu lassen, damit man halt überhaupt irgendwas sagt. Aber da hier keiner reinredet, könnte ich das M eigentlich auch lassen, könnte ich mir eigentlich abgewöhnen, wenn es denn mal so einfach wäre. Ja, mache ich halt andere Geräusche beim Denken. Irgendwas wollte ich noch erzählen, ich komme nur gerade nicht drauf. Ja, genau, kann ich noch was erzählen? Genau, am Donnerstag, wenn ich mich nicht total verguckt habe, am Donnerstag ist ja OpenSUSE 10.2 freigegeben worden, zum Download, veröffentlicht worden. Habe ich dann auch gleich mir am Freitag die entsprechende Torrent-Datei für die 32-Bit-ISOs geholt. Mein BitTorrent-Client angeschmissen, runtergeladen, dann auch gestern gleich gebrannt, beziehungsweise gestern erstmal von dem Rechner runtergeholt, weil der gerade zwischendurch ein kleines Platzproblem auf der Festplatte hatte. Ja, dann habe ich das Zeug halt von der Festplatte da, von dem Rechner runtergeholt, auf den anderen Rechner rüber verfrachtet, gebrannt und wollte eigentlich heute früh, also am Samstag, ein nettes kleines Update machen. Auf erstmal nur einem von zwei wichtigeren Rechnern. Und ja, wie soll ich sagen, so richtig erfolgreich sieht das nicht aus, was mir da die CD an den Kopf geschmissen hat. Also sie hat brav gebootet und hat dann gesagt, hier, ich sehe kein Installationsprogramm, ich mache erstmal Textmodus. So, gut, kann ja sein, irgendwas kaputt, was weiß denn ich. Warum auch immer in einem Image irgendwas kaputt ist. Aber ja, kann ja mal passieren. Ja, dann habe ich Hat erstmal gesagt, okay, ist in Ordnung, mach mal weiter. So, dann meinte das Ding, ja, machen Sie sicher, dass CD1 drin liegt. Ja, du bist CD1. Habe ich zumindest draufgeschrieben. Du bist das Image für CD1 gewesen. Ja, nö. Kein Image gefunden, keine CD da. Bäh, mag nicht. Ja, so macht Updaten gleich überhaupt gar keinen Spaß. Ja, ich habe jetzt das Update dann einfach mal geflissentlich jetzt verschoben, solange bis ich dann irgendwann mal Zeit habe, mich da etwas intensiver reinzufuchsen, indem ich zum Beispiel, keine Ahnung, hingehe und das Ganze irgendwo auf einem der vielen bunten Rechner, die ich da rumliegen habe, per FTP zur Verfügung stellen kann. Was eigentlich auch nicht weiter schwierig ist, insofern als es ja LAMP mit 2P, also den Linux, Apache, MySQL, Perl und PHP, zusammen mit einem Pro-FTP, was ja ein schicker FTP-Daemon ist, gibt es das ganze Ding ja komplett kostenlos zum Runterladen im Netz. Man muss nur wissen, wo. Komplett kostenlos und legal zum Runterladen im Netz. Und den habe ich auch schon mal ausprobiert und das ist ja ganz knuffig. Wobei ich die FTP-Komponente davon noch nicht in extensiver ausgetestet habe, weil da will ich ja dann anonymes FTP auf beliebig machen. Weil sonst macht das ja alles keinen Spaß. Ja, also da werde ich mich auch noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen, aber alles sinnigerweise nicht mehr heute. Ach ja, eigentlich hätte ich jetzt Wetten, dass gucken können. Seit ungefähr einer Stunde. Aber nö, das zeichnet mein Aufnahmegerät auf, wenn es brav ist. Und wenn nicht, dann interessiert es mich auch nicht. Das wollte ich mir auch abgewöhnen, dass er. Ansonsten habe ich jetzt eben einfach nur mal so spaßeshalber im Podsafe Music Network mal nach Cassie Kubinski gesucht, die bei David Ippolito ja immer gespielt wird. Und sehr zu meiner Freude auch tatsächlich gefunden. Und dann nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Und ja, mein Lieblingstitel, wenn man das denn so nennen kann, weil das so ziemlich der einzige Titel ist, der mir jetzt so ganz bewusst in Erinnerung ist, von denen, die David bei sich gespielt hat. Das ist irgendwie ein Flugviech. Helikopter, würde ich sagen. Blinkert auf jeden Fall und fliegt da übers Haus. Egal. Auf jeden Fall von den Titeln, die mir so aufgefallen sind, ist das halt einer, der auf den schönen Namen hört, Hardly is a Love Song. Und der kommt jetzt. Cassandra Kubinski, wie sie voll ausgesprochen heißt, mit Hardly is a Love Song. Und auch nochmal viel Spaß. Off to who knows where for work. Waking up with just the sun on Saturday won't satisfy. I wanna wake up with someone, not just this lie. Hard to hear a love song, but at least the song is for you. Wer jetzt noch ernsthaft sagt, Podsafe Music oder freie Musik wäre weniger wert als kommerzielle Musik, der hat einfach nicht verstanden, was gute Musik ausmacht. Wow. Ja. Okay, ich gestehe, ich habe mir jetzt eben den Titel auch nochmal selber angehört, um zu wissen, was ihr da jetzt eigentlich gerade hört. Weil das nehme ich natürlich nicht so auf, dass ich die Titel hier auch schon live drinne habe. Ja. Gut, ich bin jetzt jedenfalls auch hin und weg. Ja, ich meine, sonst hätte ich mir den Titel auch schon nicht in die Playlist reingenommen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass der eh geil ist. Also, ist er. Ja, ansonsten hätte ich so an Dingen, über die ich mich auch nochmal auslassen wollte, nochmal ganz explizit die Geschichte mit den Kommentaren bzw. dem Fehlen derselbigen nochmal im Angebot. Also, ja, habt ihr ja vielleicht auch schon mitgekriegt, ich habe von den Unterwegsaufnahmen, die ich da so habe, habe ich eine verwurstet in Comport 5, die dann aber auch ordentlich nachbearbeitet werden wollte, weil die eben von der Hörbarkeit. Wie nennt man das denn? Also von der Lautstärke war die einfach zu gering. Die war zu leise. Zumindest am Anfang. Bis ich dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin, dass ich das Aufnahmegerät ja auch etwas woanders deponieren kann, sodass man mich besser hören kann. Und dass es mich vor allen Dingen besser hören kann. Also da habe ich ordentlich was an Nachbearbeitung reingekloppt. Hat man sinnigerweise wahrscheinlich auch irgendwie gehört, dass da ordentlich was reingehauen wurde. Ja, gut, von dem Gerät hier jetzt könnte man bei Nachbearbeitung dann schon das ganze Rauschen so richtig schön laut mitkriegen, weil das einfach die dumme Angewohnheit hat, dass es ordentlich vor sich hin rauscht. Je mehr man verstärkt, desto mehr rauscht es. Aber es gibt ja auch noch lustige Rauschunterdrücker, die dann richtig fies klingen. Ja, das berühmte Noise Gate. Das klingt dann richtig mies. Das hatte ich im Comport 1, glaube ich, drin, dass ich mal versehentlich das Noise Gate angeschaltet hatte. Und dann nicht wieder rausgenommen hatte. Und ja. Deswegen mache ich sowas lieber nicht. Und lebe damit, dass es halt ein bisschen vor sich hin rauscht. Das klingt dann authentischer. So als hätte ich irgendwie, als würde ich irgendwie mitten unter einem Wasserfall aufnehmen oder so. Ja, so Wasserfälle sind ja sicherlich auch ein ganz schöner Platz, um irgendwas aufzunehmen. Oder auch nicht. Ja, wie auch immer. Ich wollte mich eigentlich zum Thema Kommentare nochmal äußern. Also, ist im Blog auch schon kommentiert worden, ja, es ist ja nicht so, dass man nur überall, wo man den Podcast hört, auch gleich einen Kommentar hinterlässt. Ja, es geht mir genauso. Natürlich, ich hinterlasse auch nicht überall einen Kommentar, wo ich den Podcast höre oder wo dann einfach mal gefragt wird, soll ich dies oder das machen? Ja, weil da habe ich dann einfach teilweise auch überhaupt keine Meinung zu. bloß bei dem Unterwegs-Podcast-Format. Da bin ich mir halt nicht sicher, ist das so in Ordnung? Kann ich das so machen? Oder sollte ich es vielleicht lieber lassen, weil es sowieso kein Schwein interessiert? Weil es macht auch Arbeit in dem Sinne. Es ist zwar nur in Anführungszeichen so, dass ich einfach, deswegen bietet es sich ja auch an, dass ich einfach auf der Heimfahrt von der Arbeit mir das Aufnahmegerät anbempel, an Klipse befestige und dann einfach mal so drauf loserzähle, was mich denn dann da gerade so bewegt. Was dann alles Mögliche sein kann, inklusive der jeweils aktuellen Treibstoffpreise oder irgendwelche Autos, die mir entgegenkommen und bei denen ein Scheinwerfer kaputt ist. Da hatte ich am Freitag was, glaube ich, hatte ich sogar einen ganzen Transporter, da war nicht nur das normale Fahrlicht kaputt und das hatte nur das Standlicht geleuchtet. Nö, da hat er gar nichts mehr geleuchtet auf der einen Seite. Ja, also so eine Dinge. Ja, was mich halt bewegt, gerade in dem Moment, wenn ich es aufnehme. Das bewegt mich dann vielleicht auch 10 Sekunden später schon nicht mehr, aber in dem Moment bewegt es mich halt gerade so weit, dass ich dann einen Kommentar zu abgebe. Also nicht so wie der Bus, der hier gerade lang geschlichen ist, der bewegt mich nämlich irgendwie nicht. Also mich sowieso nicht, ich sitze hier. Okay, der war jetzt schlecht. Der war ganz schlecht. Sehe ich ja ein. Nein, also da würde mich einfach interessieren, interessiert das irgendjemanden? Will das jemand hören? Wenn das niemand hören will, lasse ich's. Weil dann höre ich einfach in der Zeit lustig Radio, wie die ach so lustigen Radiomoderatoren doch lustig sind, wenn sie denn lustig sind. Mainstream Media. Wie, schon wieder ein Bus? Das nimmt hier langsam überhand. Okay. Ja, der bewegt mich aber auch nicht, weil ich sitze immer noch. Der musste jetzt einfach. Okay. Ja, also das, wie gesagt, würde mich einfach interessieren. Wenn es euch interessiert, wenn ihr es hören wollt, meldet euch. Wenn es euch nicht interessiert, braucht ihr euch nicht melden. Aber wenn es euch interessiert, wenn ihr mehr davon wollt, sagt Bescheid. Weil ich krieg das nicht mit, was euch da draußen irgendwo vor euren Computern oder worauf auch immer ihr den Podcast hört. Was euch da interessiert, das merke ich einfach nicht. Weil, ja, Gedanken lesen kann ich nicht besonders gut, also gar nicht. Und ja, einen anderen Weg, irgendwie die Informationen, das findet ihr gut oder das findet ihr schlecht, zu übermitteln, habe ich halt nicht. Deswegen tut mir den Gefallen, wenn es euch interessiert, meldet euch. Sonst nehme ich einfach nächste Woche erstmal nichts auf. Also ich habe ja hier noch zwei Aufnahmen rumliegen, die allerdings alle beide sich jeweils auf das aktuelle Tagesgeschehen vom jeweiligen Tag beziehen. Was eine Überraschung, was mich halt gerade beschäftigt. Da ist dann zum Beispiel auch eine Aufnahme vom Donnerstag, als ich tanken gefahren bin. Da hat mich dann halt gerade mal das Tankenfahren beschäftigt. Da habe ich ganz besonders intensiv auf die Dieselpreise geäugt und dann zum Schluss doch nicht den günstigsten Dieselpreis von allen erwischt, aber egal. Dafür habe ich dann am Freitag festgestellt, dass die Dieselpreise tatsächlich wieder einen Sprung nach oben gemacht haben. Was vorher nur das Aralkyl wusste. Was ja komischerweise Preiserhöhungen auch ganz gerne mal vorher weiß. Bevor alle anderen Tankstellen die wissen. Ja, so eine Dinge beschäftigen mich halt auch ab und zu mal. Ja, ansonsten Dinge, die mich beschäftigen. Da ist mir noch was eingefallen, was mich am Donnerstag, Freitag etwas beschäftigt hat. Nämlich, dass ich am Donnerstagnachmittag quasi nach der Arbeit auf dem Weg zum Auto festgestellt habe, dass ich irgendwie so ein ganz kleines bisschen Gleichgewichtsprobleme hatte. Also, will heißen, ich hatte irgendwie so ganz leicht das Gefühl, ich wank da so irgendwie komisch vor mich hin. So ähnlich, wie man wohl vor sich hin wankt, wenn man alkoholisiert ist. Was ich nicht war. Was ich noch nie war. Ganz nebenbei. Ja, so. Ja, gut, dumpfe Vermutung, vielleicht hat irgendwie der Gleichgewichtssinn, keine Ahnung aus welchem Grund, einfach mal Schepper, dreht er einfach mal durch. Kommt ja vor. Ich meine, gucken wir uns mal die Politiker an, die drehen auch durch. Die Killerspiele. Killerpolitiker. Verbot von Killerpolitikern. Ja. Polemik. Ganz viel Polemik. Jedenfalls habe ich da also festgestellt, irgendwie wanke ich so lustig vor mich hin. Oder so lustig fand ich es halt in dem Moment auch gar nicht. Und habe mir dann aber auch nicht groß viel weiter dabei gedacht, weil, ja, kann ja mal passieren. Irgendwie. Ich habe nur keine Ahnung wie. Und ich habe auch keine Ahnung warum, aber ja, kann halt mal passieren. Etwas weniger knuffig war es dann allerdings, als es am Freitag früh immer noch nicht weg war. Wo man ja eigentlich meinen würde, okay, wenn das irgendwas ist, dann verschwindet das vielleicht über Nacht, weil das irritiertes Gleichgewichtsorgan oder was weiß denn ich. Ja, also am Freitag früh war es auch nicht weg. Da hatte ich dann aber, als ich dann vom Kieferchirurgen wieder los bin, da ging es dann auch wieder. Und allerspätestens, als ich auf dem Rückweg von dem Laden war, wo ich hier ein gewisses Aufnahmegerät, boing, gekauft habe. Also allerspätestens auf dem Rückweg habe ich dann auch nochmal in mich reingelauscht und festgestellt, nö, das ist in Ordnung, das geht, ist wohl weg. Oder wenn es nicht weg ist, ist es zumindest weit genug weg. Ja. Finde ich etwas komisch. Also, da, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch etwas überempfindlich, aber irgendwie mag ich das nicht, wenn ich plötzlich und unerwartet irgendwelche Ausfälle kriege, die vielleicht sogar neurologische Ausfälle sein könnten. Da, ja, reagiere ich vielleicht etwas empfindlich drauf, aber das muss ich nicht haben. Welcher von den zwei Bussen mag das jetzt wohl sein, der hier wieder in die andere Richtung unterwegs ist? Ich lasse mich wirklich leicht ablenken. Ja, aber wenn man hier so sitzt und rausguckt, dann sieht man halt einen vorbeifahrenden Bus. Und wenn rüberfliegender Helikopter kommt, dann sieht man den halt auch. Und den hört man dann auch. Also ich zumindest, ja. Ich weiß nicht, wie gut die Aufnahmen jetzt hier sind. Das muss ich dann halt auch nochmal gucken. Eventuell muss ich da auch nochmal ordentlich nachverstärkern. Aber ich weiß ja jetzt, wie es geht. Kann ich es alles gleich im ersten Anlauf ordentlich nachverstärkern und dann ist es auch in Ordnung. Ja, kommen wir mal wieder zurück zu den Ausfällen, die ich gar nicht mag. Also irgendwie irgendwas, was aussieht, als könnte es auch ein neurologischer Ausfall sein, das finde ich irgendwie gar nicht gut, weil neurologische Ausfälle gerne so die dumme Angewohnheit haben, dass sie eigentlich mehr so Symptome von irgendwas richtig fiesem anderen sind. Und naja, so, ey. Es ist nicht mehr so weit bis Weihnachten. Da wollte ich eigentlich nicht, dass irgendwas Großes, Fieses, anderes aus dem Gebüsch kommt. Also ich meine, das wollte ich eigentlich nie, aber kurz vor Weihnachten hieß er ja dann effektiv, also wenn das irgendwie was Schlimmeres wird, was sich dann noch vor Weihnachten ernsthaft zu Wort meldet, dass ich dann auch mal Weihnachten im Krankenhaus oder so liegen könnte. Ja, ich meine, nichts gegen Krankenhäuser, sind sicherlich ganz tolle Plätze, aber nee, Weihnachten da verbringen, ich glaube nicht. Oder überhaupt irgendwie ernsthaft größere Zeitmengen da verbringen, das muss eigentlich nicht sein. Ja, gut, so viel zum intensiven Blick in meine Krankengeschichte. Wobei so intensiv war der Blick nicht. Aber es gibt halt Dinge, die erzähle ich lieber nicht, weil ich ja nicht weiß, wer sich das hier alles anhört. Und wenn da irgendwie ein potenzieller Arbeitgeber mit dabei ist, dann hat er auch nicht alles zu erfahren. Es gibt Dinge, die dürfen die Leute nicht mal mehr fragen beim Vorstellungsgespräch. Wenn sie die nicht fragen dürfen, dann erzähle ich ihnen die schon gar nicht freiwillig. Ja, gut, ist jetzt auch eher so eine etwas kürzere Folge, aber mit ganz viel Musik. Deswegen kommt jetzt gleich noch mal ein bisschen Abschlussmusik. Abschlussmusik deutet schon an, hier nach komme ich dann nicht wieder. Und zwar hatte ich mir rausgesucht von Black Lab den Titel Remember, den ich damals auch in die Pottparade vorgeschlagen habe. Weil ich den Titel halt, das ist einer von ganz wenigen Tracks, die man bei denen im Internet auch direkt auf deren Seite kriegen kann. Und Podsafe Music Network geht ja nur, wenn man, also zumindest mit runterladen, geht ja nur, wenn man selber sich irgendwie als Podcaster anmeldet, was ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht war. Das bin ich ja gerade mal seit noch nicht mal einem Monat. Ja, die Gründe, warum ich mit dem Podcasting angefangen habe, die können wir dann nochmal irgendwie irgendwann anders erzählen. Also zumindest die Leute, die mich vom IRC Chat rund um die Trackback-Sendung von Johnny kennen, die wissen warum. Weil ich da laut drüber nachgedacht habe, ob ich nicht einfach mal einen Podcast anfangen will. Ja, was man nicht alles aus einem Telefonanruf rausmachen kann. Einen Podcast. Ja, warum auch nicht? Aber es scheint ja auch Leute zu geben, die das hören wollen. Und ja, von daher wäre ich ja schön blöd, wenn ich das nicht machen würde. Und wenn ich es vor allem jetzt aufhören würde. Das wäre richtig schön blöd. Ja, okay. Ich schweife. Ich schweife ganz doll ab. Ich noch weiter abschweife, was wahrscheinlich alles nur daran liegt, dass ich irgendwie ganz ordentlich müde bin. Ich noch weiter abschweife, schweife ich einfach mal wieder zurück zum Thema. Nämlich, ich sag, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, ladet mich runter. Dankeschön für den Platz euren Geräten. Wie spricht man jetzt eigentlich Hörer an? Einzeln oder als Gruppe? Weil wahrscheinlich hört ihr mich doch irgendwie eher so einzeln. Aber ihr seid viele einzeln. Ja, danke fürs Runterladen. Danke für den Platz auf dem Gerät, was es auch immer für ein Gerät sein mag. Und guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, guten tageszeitenkonforme Verabschiedung. Ja. Mal gucken, wann ich das Teil jetzt hier online stelle. Wahrscheinlich nicht sofort, weil sonst kommt ja keiner mehr und lädt Compat 6 runter. Dann laden alle Leute nur noch Compat 7 runter. Ich kenne ja iTunes. Das ist ja ein bisschen pingelig, wenn es darum geht, dass da Folgen noch dazwischen sind. Wobei ich meinem iTunes schon beigebracht habe, dass es schlicht und ergreifend alles runterladen soll, was da so im Feed als ungehört rumliegt. Wobei es dann manchmal etwas übereifrig wird. Ja, ich schweife schon wieder. Okay, ja. Dann sage ich mal lieber schönen dritten Advent, schönen vierten Advent, schöne Silvester, frohe Ostern, Pfingsten, was auch immer. Feiertag. Sonntag, Montag, Dienstag. Egal. Wochentag von mir aus auch. Und jetzt kommt Black Lab mit dem Titel Remember. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt. Circus.